Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir sind heute hier im Radio bei 1Live unter uns. Das WDR Fernsehen ist nicht dabei. Ich freue mich, dass ihr aber da seid und wir starten in die Woche, die ein bisschen kürzer ist, weil morgen Feiertag ist. Aber wir starten in die Woche wie immer mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also sehr gerne hier anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, ganz egal über was. Nochmal die Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt, 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wer ist der erste Anrufer? Markus, 41, hallo. Ja, hallo Jürgen. Hallo. Danke. Markus. Ja, ich rufe eigentlich bei dir an, weil ich mittlerweile einen Punkt erreicht habe, wo es bei mir überhaupt nicht mehr weitergeht. Ich kann mal versuchen, so das Ganze so ein bisschen zu umreißen. Mhm. Geschichte dahinter. Ich hatte bis 2006, da hatte ich eine Tankstelle in Göttingen gehabt. Ja. Da musste ich dann aber, weil es nicht anders ging, Insolvenz für anmelden. Ja. So, dann war ich auf der Suche gewesen, was ich dann machen kann. Und bin dann von Göttingen aus nach Paderborn rübergegangen für ein Theologiestudium, damals noch auf Amt. Oh, das ist ein Unterschied von der Tankstelle in die Theologie. Ja, aber warum nicht? Ja, ich hatte früher schon mal den Wunsch gehabt und deswegen dachte ich mir, gut, dann machst du das jetzt mal einfach. Wie lange hattest du die Tankstelle denn? Die hatte ich knapp 10 Jahre gehabt. Oh, so lange. Knapp 10 Jahre. Okay, Paderborn Theologie. Richtig, da war ich im Seminar drin gewesen, wurde von da eben halt auch finanziert. Katholische Theologie. Ja, genau, ja. Genau. Das ging auch alles sehr gut. Irgendwann musste ich dann mal zum Zahnarzt hin, ist für sich jetzt ja nichts Weltbewegendes. Das Problem ist halt nur, damals, ich kam aus der privaten Versicherung nicht raus, ich konnte nicht in die gesetzliche rein. Und das war eine längere Geschichte gewesen. Und als dann die Rechnung kam, hat die Kasse die Kosten dafür abgelehnt. Und dann habe ich versucht gehabt, das Ganze mit mir selber irgendwie auszumachen. Also ob ich das irgendwie abstottern kann, wie auch immer. Um wie viel Geld ging es denn da? Das ging da um rund 3.000 Euro. Mhm. Knapp 3.000 Euro. Ja. Und das ist mir aber nicht gelungen. Und ich habe auch keinen Menschen darauf angesprochen oder nach Hilfe gefragt. Ja, die Folge davon war einfach, es gab immer mehr Briefe natürlich vom Arzt. Es gab immer mehr Anschreiben. Und ich habe versucht, das Ganze zu verdrängen. Irgendwann ging das natürlich nicht mehr. Währenddessen warst du immer noch Student der Theologie. Richtig, das ist richtig, ja. Ja, und irgendwann hat eben der Arzt Anzeige beim Amtsgericht erstattet wegen Betrug. Die Folge davon war halt gewesen, dass ich natürlich dann aus dem Seminar rausgeflogen bin. Ja. Nochmal kurze Zwischenfrage. Kann man nicht automatisch aus einer privaten Krankenversicherung raus, wenn man Student ist? Muss man nicht sogar raus? Ich habe das damals versucht bei wirklich allen möglichen Kassen und jedes Mal sagt man mir, es wäre leider nicht möglich. Es sei denn, ich würde Hartz IV bekommen, aber da das ja kircheninternes BAföG war, ginge das nicht. Okay, lassen wir es mal so stehen, können wir jetzt nicht klären. Ja. Jedenfalls hat der Arzt dann Anzeige erstattet? Richtig, richtig. Das Ganze ging auch dann vor das Amtsgericht in Paderborn und da war eben die Verhandlung dieses Jahr im Frühjahr gewesen. Und man sagte, ja, man wollte meine Zukunft auch nicht verbauen. Und der Fall wäre jetzt auch nicht so gravierend wie ursprünglich angenommen, aber es sind trotzdem 90 Tagessätze, ne, die ich dann zahlen habe. Ja, und dann dachte ich mir, gut, was machst du jetzt mit dem Konvikt? Das ging eben nicht mehr. Durch einen Bekannten bin ich dann nach Hamburg gegangen, wo ich jetzt halt auch aktuell wohne. Also du bist aus dem Studium in Paderborn raus? Richtig, weil alleine konnte ich es eh nicht mehr finanzieren, das ging überhaupt. Ja. Ja. Und dann bin ich halt nach Hamburg hin, hier zu einer Hilfsorganisation, wo ich dann für verschiedene Bereiche tätig war und hatte jetzt eine 6-monatige Probezeit gehabt. Die ging bis zum 30. September. Verschiedene Bereiche? Was machst du da? Ja, das war für den Malteser gewesen. Bereich Haus, Notruf, Verträge, Kundenbetreuung, ja, diese Dinge. Was ist jetzt der Grund des Anrufes? Ja, der Grund des Anrufes ist, ich bekomme jetzt wieder gelbe Briefe vom Amtsgericht in Paderborn hier rein bei mir ins Haus. Der Brief ist vom 18. Oktober. Und der liegt auch seit 18. Oktober bei mir im Briefkasten drin, weil ich einfach zu feige bin und nicht mehr die Kraft dazu habe, den aufzumachen und zu gucken, was das jetzt wieder ist. Mhm. Ja, ich habe also, das noch nicht ganz kapiert. Die Verurteilung belief sich auf? Das waren 90 Tagessätze zu je 20 Euro gewesen. Was heißt das konkret? Du musst 90 Tage in den Knast oder was? Nein, ich muss jeden Monat 20 Euro normal überweisen. Was ja zumutbar ist. Ja, was ich ja bislang nicht getan habe. Warum nicht? Weil ich eigentlich, das ist ja der Punkt, ich versuche das Ganze einfach zu verdrängen. Ich komme mit der Situation, wie sie ist, komme ich einfach nicht mehr mit klar. Wobei die Situation, da sich durch dieses Urteil, was ja durchaus akzeptabel ist, finde ich, ja. Ne, das Urteil ist akzeptabel. Ja, das ist okay, ja, aber... Also das kann man doch arrangieren, dass du das bezahlen kannst. Ja, schon, aber ich weiß eben nicht mal, was ich machen soll. Weil pass auf, ich schlage Folgendes vor. Wo liegt dieser Brief? Der liegt bei mir immer noch im Briefkasten. Ich nehme alles andere raus und lasse den drin liegen. Das ist... In welchem Stockwerk wohnst du? Im zweiten. Hast du ein Handy? Reden wir über Handy jetzt? Nee, wir reden über Festnetz. Ach, wie dumm. Ich wollte jetzt mit dir zusammen zum Briefkasten gehen. Das wird ein bisschen schwierig, leider. Also, Mensch, ja, eigentlich geht es dir gut. Eigentlich bist du durch dieses Urteil fein raus. Das kannst du schaffen. Natürlich ja, kannst du das schaffen, gar keine Frage. Ja, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Ich traue mich das einfach nicht. Hast du denn einmal schon bezahlt? Bislang noch gar nicht. Ja, dann liegt es daran, dass die sich jetzt melden. Ja, aber... Du hättest bezahlen müssen ab? Ich hatte ja weiter nichts bekommen gehabt. Jetzt hatte ich da einen Nachsendeantrag damals gehabt von der Post, weil ich ja dann kurz nachdem oder zwei, drei Wochen später nach Hamburg gegangen bin. Keine Ausflüchte. Ab wann hättest du zahlen müssen? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal halt ab 1. Mai. Oh ja, dann hat sich natürlich einiges... Boah, ist das Wahnsinn. Ist das Wahnsinn. Da bist du einmal mit einem blauen Auge davon gekommen. Und jetzt reitest du dich wieder rein. Ja, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Das normalerweise würde jeder normale Mensch sagen, geh runter, mach einen Brief auf. Mhm. Aber ich schaff das nicht. Das Problem ist hier in Hamburg, ich kenne keinen Menschen hier großartig. Der Kontakt zu meinen Eltern, die sehe ich alle Vierteljahre mal. Ich habe also nicht die Möglichkeit, mit irgendwem zu reden. Mhm. Ich mache folgenden Vorschlag, Markus. Mhm. Ich möchte, dass du jetzt runtergehst und diesen Brief holst. Ja. Wir werden am Ende der Sendung wieder mit dir telefonieren. Ja, okay. Und dann wirst du mir sagen, was in dem Brief drin steht. Und wir beraten, was dann zu tun ist. Ja, okay. Schaffst du das? Es ist schwer. Ich merke schon, dass es mir körperlich sehr nahe geht, aber... Da musst du jetzt durch. Das ist jetzt eine Vereinbarung zwischen uns beiden. Hm. Wenn wir dieses Gespräch beendet haben, legst du auf. Ja. Gehst runter und meine Kollegen werden dich, weiß ich jetzt, in einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde eher wieder anrufen. Ja. Und dann wirst du mir vorlesen, das Wichtigste, was da drin steht. Und wir beraten, was zu tun ist. Ja, okay. Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay. Hm, Markus, okay. Ich würde mal sagen, bis gleich und wehe, wir erreichen dich nicht. Ich will mit dir gleich wieder reden. Ehrenwort, kommt Männer-Ehrenwort drauf? Ja, ich verspreche es. Sehr gut. Dann legst du auf und ich sag bis gleich. Okay, bis gleich. Ja. Okay. Tschüss. Tschüss, Markus. Ciao. So, meine Lieben, 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer für die heutige Sendung und überhaupt für unsere Sendung heute Freie Themennacht. Und ich sage euch jetzt schon mal und immer wieder mal in der Sendung, wie unser Thema übermorgen heißt. Morgen ist keine Sendung, weil Feiertag in Nordrhein-Westfalen ist. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist ja unsere Themennacht und da heißt das Thema Glücksmenschen. Und ich möchte sehr gerne in dieser Sendung mit Leuten reden, die ganz großes Glück haben oder hatten. Zum Beispiel, weil sie im Lotto gewonnen haben oder weil sie ein großes Unglück überlebt haben oder eine große Krise hinter sich gelassen haben oder vielleicht, weil sie endlich die große Liebe gefunden haben, was auch immer. Glücksmenschen sind sehr willkommen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Jetzt weiter mit der freien Themennacht. Heute, hier ist Philipp. Philipp ist 22. Hallo Philipp. Ja, hallo Domian. Philipp, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Nicht am Feiern. Nee, überhaupt nicht. Habe ich nichts mit dem Hut. Nichts mit dem Hut. Ich auch nicht. Ich finde es auch irgendwie gut. Ist nicht mein Ding. So, weswegen rufst du an? Also, es geht darum, ich wollte auch was über Skinheads erzählen. Und zwar, in einer der letzten Folgen hat bei dir ein Neonazi angerufen und hat sich halt selbst Skinhead genannt. Und da kann ich mich persönlich als jemand, der sich selbst als Skinhead bezeichnet, nichts mit anfangen, bin ich nicht mit einverstanden. Warum? Weil die Skinhead-Szene an und für sich nichts mit Radikalismus oder Ausländerfeindlichkeit in keinster Weise zu tun hat. Ah, ich verstehe, du bist ein linker Skinhead. Unpolitisch bis links, ja. Ah, die gibt's auch, ja, ich weiß, ist mir klar. Aber ihr nennt euch eben auch Skinheads, ne? Ja, die Sache ist die, dass wir beanspruchen, dass wir die richtigen Skinheads sind. Also das ist unser Ding und das hat... Ja, aber die anderen nennen sich auch so. Ja, aber das sind, die haben es halt geklaut. Also ich bin nicht einverstanden. Kann ich verstehen, aber nun haben sie es gemacht und nun müsst ihr euch ja irgendwie abgrenzen. Das, wie grenzt ihr euch ab? Über Musik, also im Prinzip über Musik. Das ist unser Ding. Also es gibt natürlich, hören wir harte und laute Musik, aber wir hören auch Ska und Reggae. Ja. Und gut, Reggae ist bei den anderen verpönt zum Beispiel. Ja, genau. Und das Wichtigste ist halt einfach, unabhängig, also keiner politischen Gruppierung zu verfallen. Links wie rechts ist jetzt nicht unbedingt das Richtige für uns. Was ist denn so, wenn überhaupt politisch, so eure Vorstellung? Das ist unterschiedlich. Also für mich ist es, ich bin Gewerkschaftsmitglied, das ist mir auch sehr wichtig und das ist, finde ich, eine gute Sache. Also du hast keine radikale Position? Nein, überhaupt nicht. Und es gibt auch radikale, linksradikale Skinheads, das sind dann sogenannte Kommunisten oder Redskins, die gibt's auch, aber das finde ich auch eine Sache, das geht einfach zu weit. Aber du siehst, für uns, die draußen stehen, ist das extrem schwer, alles auseinanderzuhalten. Absolut. Ne? Da gibt's dich, den Gemäßigten, so habe ich es verstanden. Dann gibt's den radikalen Linken, den Kommunisten, dann gibt's die Rechten, die Nazis. Ja. Wie siehst du denn äußerlich aus? Könnte ich dich äußerlich von einem Rechten unterscheiden? Mich persönlich ja, weil ich habe immer ein durchgestrichenes Hakenkreuz auf der Jacke. Ach so. Und Haare, wie ist die Haarfrisur? Kurz, aber nicht glatt rasiert. Also es ist nicht mit Nassrasierer gemacht. Kleidung? So eine Harrington-Jacke mit gestreiften Muster innen drin. Also Karo-Muster, ansonsten meistens Poloshirts und dann irgendwie ein Kapuzenpullover, Doc Martens und Hose hochgekrempelt, meistens. Doc Martens haben die Rechten auch, ne? Kommt drauf an, also Doc Martens ist eher so eine traditionelle Skinhead-Sache, die Rechten haben meistens eher so Stahlkappenstiefel. Es gab mal eine Zeit, erinnere ich mich, da hatten die Linken andere Schnürsenkel, gibt's das immer noch? Das ist so vermischt, also eigentlich kam es aus den von den traditionellen Skinheads, dass die Weißen Schnürsenkel genommen haben, das haben die Nazis irgendwann übernommen. Ja. Und dann hatten sie irgendwann rote Schnürsenkel, die Nazis auch, und das ist alles ganz verworren. Im Prinzip erkennt man es nicht an den Schnürsenkeln. Wenn das alles so verworren ist und du dann auch eventuell irgendwie so fälschlicherweise als Rechter eingestuft wirst, warum überhaupt Skin und warum überhaupt dieses Outfit? Weil ich mich damit von der Gesellschaft abgrenzen möchte. Also ich kann mich damit nicht anfreunden, immer dieses Gleichsein und immer dieses Mainstream-Gehabe. Könnte es auch Punk werden. War ich früher, aber das ist, weiß ich nicht, das ist so eine Spaßgesellschaft und für mich ist das eine Lebenseinstellung, Skinhead. Stay rude, stay rebel, geh geradeaus deinen Weg und mit Wut auch im Bauch auf die Gesellschaft, ja, stehe ich zu. Also wütend bin ich schon. Auf was bist du am meisten wütend? Auf die Intoleranz, die mir begegnet. Dass die Leute echt mir nur vorm Kopf gucken und sagen, das ist ein Nazi, obwohl die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja, natürlich sehe ich so aus. Philipp, ich bin ja auf deiner Seite, das weißt du. Aber man kann es denen ja auch nicht übel nehmen. Die Leute wissen es schlichtweg nicht. Und so viel wird darüber ja auch nicht berichtet. Das ist ja auch noch viel schlimmer einfach, dass es in den Medien auch so behauptet wird, Skinheads hier, Skinheads da. Und ja, das stimmt. Über euch Linke wird kaum gesprochen. Ja, genau. Und nur wenn, also es ist einfach makaber zu sagen, aber wenn irgendwo ein Ausländer zusammengedroschen wird, dann kommen irgendwelche Interviews mit normalen Skinheads und dann wird das wieder totgeschwiegen. Das ist total krass. Du kannst dich letztendlich nur abgrenzen durch dieses durchgestrichene Hakenkreuz. Ja. Sonst nicht. Wenn Leute mit mir reden. Ja gut, wenn die mit dir reden, klar. Ja. Nochmal mehr zur Ideologie. Du bist in der Gewerkschaft, das ist ja eigentlich eine recht biedere Veranstaltung, in der Gewerkschaft zu sein. Ist ja nichts Radikales, nichts... Ist schon linksgerichtet. Ja, aber alles gemäßigt. Ja. Was wählst du? SPD? Ja, ich will SPD. Ach so. Ja, das ist ja alles im Normbereich. Ja, bei mir schon. Ja. Also ist es nur so ein Spaß an der Abgrenzung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen? Kann ich das so verstehen? Ja, also es ist schon, ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Hältst du es für möglich, du bist 22 Jahre alt, ist das so eine, dass das eine Phase ist, dass du in, weiß ich, jetzt 3-4 Jahren sagst, ach komm, ist gut? Das kann durchaus sein, nur momentan fühle ich mich nicht so. Für mich war das Punker seine Phase und das war auch alles ganz toll und bunt und aber jetzt, das ist mehr eine Lebenseinstellung. Wie viel radikale Linke gibt es denn in der Skin-Szene? Ah, das ist in Deutschland eher wenig vertreten. Das ist in Amerika gibt es was mehr, aber in Deutschland ist das nicht so viel. Das ist mehr gemäßigt bis Mitte Linkens. Habe ich so ehrlich gesagt noch nie so gehört. Also mitbekommen in Deutschland, dass es also radikale Skins gibt. Radikale Linke schon, aber radikale linke Skins ist mir bisher nicht so ein Begriff. Ich gehe es in Deutschland auch nicht so. Wie viel seid ihr denn? Hast du da einen Überblick? Seid ihr organisiert? Nee, überhaupt nicht. Man sieht auf Konzerten sind halt immer, kommt auch an, wie bekannt die Bands sind. Wenn es deutschlandweit bekannte Bands sind, sind schon so teilweise auch mal 1000 Leute da oder auf Festivals auch, die gern kurze Haare haben. Das ist schon ein eindrucksvolles Bild. Also was ist denn so eine Kultband für linke Skins? Gibt's ja, die? Stomper 98. Aber alles andere vermischt sich eben auch ein bisschen, ne? Wenn du sagst Reggae, da kommen ja nur alle möglichen Leute hin. Und ja, also bei dieser Stomper-Band zum Beispiel, die haben auch noch Ska-Einflüsse mit drin und dann auch ein hartes Schlagzeug, also es mischt sich schon sehr. Habt ihr denn, bist du in der Gruppierung, trefft ihr euch? Wir haben einen Freundeskreis, das ist nicht mehr so wie Gruppierung, also man kennt sich dann irgendwie von der Straße und dann wird man ja auch erwachsen und hat dann auch andere Interessen und anstatt dann auf der Straße rumzuhängen, geht man halt mal in eine Kneipe oder Macht Sonstiges dann halt. Und was macht ihr da? Bierchen trinken. Achso, so rein privat rumhängen, so müsst ihr reden und so. Schabernack, ansonsten geht man nur auf Konzerte oder zum Fußball. Schabernack. Gab es Konfrontationen schon mit rechten Skins? Ganz selten mal. Also das ist echt... Die müssen euch doch hassen, ne? Ja, also meistens versuchen sie uns dann zu bequatschen, wenn sie noch nicht ganz so voll sind. Wenn sie halt aggressiv sind und ziemlich betrunken sind, dann wird es auch schon mal heftiger. Bist du schon mal konfrontiert worden mit einem Überläufer? So, der damals bei uns angerufen hat, der junge Mann, der hatte ja die Schnauze voll und wollte raus. Hast du so jemanden auch schon mal kennengelernt, der sich anvertraut hat und sagt, ich will weg da? Ja, so Leute kenne ich auch. Also zwei Stück. Ja. Und was machst du dann mit denen? Dann sage ich, ja, es gibt sogar noch Aussteigerprogramme, such dir was. Also zieh weg und brech alle sozialen Kontakte ab und fang ein neues Leben an. Das ist so das Beste, was man, glaube ich, tun kann, weil die Leute, die kennen keinen Erbarmen. Also ich freue mich immer, wenn hier bei mir die rechten Skins anrufen, die ja schon in der Regel ja mit sich im Unreinen sind oder unsicher geworden sind. Das heißt, die kann man hier durch seine Sendung gut erreichen und sie auf die richtige Linie bringen. Aber ich finde das interessant, dass du auch angerufen hast, weil das ist bestimmt, bin ich sicher, für viele Leute nach wie vor interessant zu hören, dass es eben auch linksliberale, sag ich mal, linksgerichtete, linksliberal gerichtete Skins gibt. Das war mir halt ein Anliegen, das mal kundzutun, weil die Leute sollen auch ein bisschen die Augen aufmachen und nicht immer nur stur auf das hören, was in den Medien so abläuft und gesagt wird, böses Genetz. Ja, so, dann muss ich natürlich fragen, du bist Gewerkschaftsmitglied, SPD-Wähler, wer wäre dein liebster Kanzlerkandidat für die SPD? Oh, ja, also ich wähle SPD, weil ich mir denke, es ist meine Pflicht zu wählen und aber ich mag die SPD jetzt auch nicht sonderlich, aber es ist für mich die einzige Alternative. Ja. Also die Linke kann man nicht wählen, die sind mir zu radikal, und der Rest weiß ich nicht. Naja, die haben, die Linken, nennen wir sie die PDSler oder SEDler, die haben ja eine schlimme Vergangenheit, ja, für die sie Verantwortung tragen. Das stimmt. Das wird heute immer vergessen. Ist ein netter Kerl, aber nichtsdestotrotz sind die Linken einfach ein bisschen zu weit links. Ja, die haben ja die Rechtsnachfolge der SED angetreten. Und somit tragen sie Verantwortung für all das Unrecht, was in der DDR geschehen ist. Eben. Aber ist ein anderes Thema. Genau. Lieber Philipp, schön, dass du angerufen hast. Ja, mich auch sehr gefreut, mit dir zu reden. Alles Gute wünsche ich dir und viel Spaß und schönen Gruß an die Freunde. Mach ich, alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. So, wir machen weiter mit Harald und Harald ist 40. Hallo Harald. Hallo Domian, hier ist Harald. Und zwar, ich würde dich gerne mal um Rat bitten. Und zwar geht es bei mir um Folgendes. Ich habe eine Beziehung gehabt von 14 Monaten, die ist jetzt Ende August in die Brüche gegangen. Ja. Ich hatte familiäre Probleme. Ich war im letzten halben Jahr, war ich nicht bei der Frau gewesen und sie hat es dann beendet und ich hatte sie immer wieder gefragt, ob ein Neuer im Spiel ist. Hat sie nein, nein, nein gesagt. Warum warst du denn nicht bei der Frau gewesen? Ich aus familiären Problemen. Meine Mama war schwer krank und meine Mama ist Anfang August ist verstorben. Ja. An dem Wochenende wollte ich eigentlich hinfahren. Wie weit habt ihr denn auseinander gewohnt, du und deine Freundin? Knapp 400 Kilometer. Ach so, so weit. So weit, ja. Aber ich meine, die Entfernung war ja eigentlich nicht das Problem. Das Problem war eigentlich das, sage ich mal, ja, wie die familiären Probleme, die Krankheit der Mama und so. Und ja. Aber hat man da als Partner, als Partnerin in dem Fall, nicht Verständnis für, wenn sich der Freund um die sterbende Mutter kümmert? Also ich muss sagen, sie hatte schon Verständnis dafür. Sie hat aber auch Sehnsucht gehabt, weil es war ja nicht nur die ganzen 6 Monate so, dass ich mich da um die Mama oder so gekümmert habe. Teilweise war es auch so finanzielle Probleme bei mir, wo ich nicht runterfahren konnte zu ihr. Warum ist sie nicht zu dir gekommen? Ja, das ist das andere Problem, weil ich es eigentlich nicht wollte, dass sie zu mir kommt. Und das ist ein Problem, sage ich mal, das ist der Punkt, den ich mir selber ankreide, dass ich ihr die Chance nicht gegeben habe, dass sie zu mir gekommen ist. Ist das der Punkt auch, worüber wir reden wollen? Ja, der Punkt ist eigentlich, ich wollte einen Rat von dir haben, ja, was ich machen kann, weil ich bin seit Ende August, bin ich am Kämpfen um die Frau, weil wir sind noch im regelmäßigen Kontakt, mhm, und sie sagt immer wieder, sie liebt mich und es ist schon ein Neuer im Spiel bei ihr, mhm, und sie getraut es sich nicht, sich von ihm zu trennen, aus einem einfachen Grunde, weil sie hat 2 Söhne und der kleinere Sohn, der ist 5 Jahre alt, der sagt schon zu ihm Papa und sie möchte halt nicht, möchte das Verhältnis zwischen den beiden nicht stören. Ja gut, nur das geht aber flott bei ihr, ne? Du. Ja, das ging sehr flott, das habe ich mich auch gefragt. Mhm. Und ich muss dann halt auch dazu sagen, wie jetzt bei ihr, sie hat ja 2 Söhne, den einen Sohn tut er ja schon verleugnen, den älteren Sohn, und den kleinen halt, der hat ja, sein richtiger Papa kümmert sich ja auch nicht richtig um ihn, das ist ja auch nicht mein Sohn. Mhm. Und für mich ist einfach nur die Frage, weil sie sagt zu mir, sie empfindet nichts für ihn, außer Sympathie und so weiter und so fort. Und ich bin seit 2 Monaten am Kämpfen. Mir geht das wirklich an die Psyche und Nerven, weil ich möchte die Frau gerne wieder zurückhaben. Wieso hat sie sich denn dann auf ihn eingelassen, wenn da nur Sympathie ist? Das kann sie mir selber nicht beantworten. Ich habe sie schon öfters darauf angesprochen. Wie alt ist sie? 35. Lass mich nochmal fragen zu eurer Vergangenheit. Also du hast 6 Monate die Sache so ein bisschen schleifen lassen, kann man das so ein bisschen salopp sagen. Richtig, Grund war die schwere Erkrankung deiner Mutter. Mit unter anderem, nicht nur. Was? Ich meine, wie gesagt, auch das Finanzielle kam noch hinzu. So, jetzt erklär mir mal, warum du sie nicht hast zu dir kommen lassen. Das ist ein Punkt, den ich selber mich heute frage, warum hast du das eigentlich gemacht? Ich weiß es selber nicht. Ich kann es wirklich selbst nicht für mich nicht mal beantworten, warum ich das gemacht habe. Ja, aber komm, versuch es. Mir kommen lassen das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich kann es wirklich nicht beantworten. Moment, war die in den 14 Monaten kein einziges Mal bei dir? Nein. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, die habe ich auch. Aber ich bin zurzeit immer gewesen bei meinen Eltern, sage ich mal. Ich habe zwar eine eigene Wohnung, aber ich war ja überwiegend auch bei meinen Eltern, was ich jetzt auch wieder bin, bei meinem Papa bin ich jetzt wieder. Wie weit wohnst du und deine Eltern auseinander? Vielleicht 3 Kilometer, 4 Kilometer. Also ganz, ganz nah. Das heißt, du hast doch wahrscheinlich nicht jede Nacht dann bei deinen Eltern geschlafen. Doch, eigentlich schon, ja. Aber wenn sie gekommen wäre, wäre das doch auch möglich gewesen, dass sie in deiner Wohnung schläft und dass du mal ein paar Stunden rübergegangen wärst zu dir. Richtig, das wäre. Oder sie hätte ja auch deine Eltern besuchen können. Das wäre ja auch möglich gewesen. Ja, das ist richtig. Wissen deine Eltern von dieser, oder wussten deine Eltern von dieser Beziehung? Also mein Papa weiß es jetzt. Mein Papa weiß es. Meine Mama, denke ich, ja, nee, sie hat es eigentlich nicht gewusst. Du sagst, mein Papa weiß es jetzt. Wusste er es damals nicht? Damals wusste er es nicht. Warum? Ich sag mal, ja, weil meine Eltern, sag ich mal, die waren da nicht so dahinter, sag ich mal, ob Beziehung oder Netzbeziehung oder was auch immer, ja. Ich erinnere mal gerade, du bist 40 Jahre alt. Ja, ich bin 40. Ja, ich erinnere daran. Was haben deine Eltern da rein zu funken, wenn du eine Freundin hast? Nee, meine Eltern sagen da gar nichts, um Gottes Willen. Also so ist das nicht. Also würden nie da reinsprechen und sagen, die Frau sagt nicht zu dir oder wie auch immer. Das war nicht das Problem. Ich denke mal, das Problem war, dass ich einfach zu feige für mich war, zu sagen zu der Frau, komm nach Fulda, also da, wo ich herkomme, jetzt habe ich dir schon gesagt, und zu sagen, kommst nach Fulda und schaust dir das Ganze mal an und ob dir das zusagt, wie ich hier lebe oder nicht, und dann kann man immer noch entscheiden. Nur aber irgendwas Komisches war da mit den Eltern. Es gab doch schon eine Zeit, wo du mit der Frau zusammen warst und dagegen ist deine Mutter noch okay, kann man das so sagen? Nein, meine Mama war über 3 Jahre krank. Die ganzen 3 Jahre. Schwerst krank. Schwerstkrank. Wie war denn das früher, als deine Mutter noch gesund war und du Frauen hattest? Ein normales Verhältnis, sage ich mal. Also meine Mama hat die alle kennengelernt und so weiter und so fort. Eigentlich ganz normal, ganz normale Verhältnisse, sage ich mal. Ich frage so intensiv nach, entschuldige, weil ich das verstehen will, warum du sie nicht hast kommen lassen zu dir. Ja, das ist, da werde ich auch von meinen Geschwistern drüber, mit denen ich drüber spreche und Freunde und so, mit denen ich darüber spreche, die fragen mich das alle. Nur ich sage jedem, ich kann denen wirklich keine Antwort darauf geben, weil ich selber nicht weiß. Ich weiß nicht, was mich da blockiert hat oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Wollte sie denn mal kommen? Ja, sie hat es oft vorgehabt. Sie hat mich oft gefragt und ich habe gesagt, nee, dieses Wochenende nicht, dieses Wochenende nicht. Sie hat doch bestimmt dann auch gefragt, warum nicht? Nee, sie hat eigentlich gar nicht so groß darüber nachgehakt. Mhm. Sie hat das so hingenommen, und die hat gemerkt, dass du es nicht wolltest. Ja, sie hat es geschluckt. Merkt, dass ich es nicht wollte, sie hat es einfach geschluckt und ganz zum Schluss hat sie ja gar nicht mehr gefragt. Also da hättest du ja eigentlich nur noch auf Reaktion von mir gewartet, dass ich sage, du kannst gerne kommen. Oder hättest du dich wegen ihr, so wie sie lebt oder wie sie aussieht, was weiß ich, geschämt vor deinen Eltern? Nee, auf gar keinen Fall, weil ich liebe die Frau über alles. Ich würde für die Frau würde ich alles in meinem Leben tun, alles. Ich stehe vor einem Rätsel. Bitte? Ich stehe vor einem Rätsel, warum man dann so blockiert. Schämst du dich für deine Wohnung? Bist du Messi? Sieht die Wohnung versifft aus? Nee, ich bin Messi. Nee, nee, nee, naja, ich gehe nur alle Möglichkeiten da durch. Ja, ist richtig. Ich sehe das schon. Ich kann es aber wirklich nicht sagen. Also warum ich da so blockiert habe. Oder wäre das irgendwie störend gewesen für dich in dem Verhältnis zu der sterbenden, schwerkranken Mutter, wenn da plötzlich die Freundin aufgetaucht wäre? Vielleicht in den letzten Wochen und Monaten vielleicht, wo Mama nicht mehr so ganz so toll da lag, sage ich mal. Aber vorher glaube ich nicht. Das ist ja auch so ein Punkt, wo ich mir wirklich seit Wochen schon Gedanken drüber mache, warum hast du das ihr so angetan, ja? Und du kommst dir selbst, wenn du ganz intensiv drüber nachdenkst, meistens findet man immer so ein bisschen einen Ansatz für eine Antwort. Du kommst dir selbst nicht auf die Schliche. Irgendeine Ahnung, so ein Hauch müsstest du doch haben. Nein, gar nichts. Du wolltest sie einfach nicht da haben. Ich wollte sie nicht da haben. Warum, weshalb, wieso, kann ich niemanden beantworten. Das ist mein Problem, was ich habe. Es liegt nicht daran, dass du nicht genug für sie empfindest. Ich liebe die Frau über alles. Das ist ja das, warum ich auch seit 2 Monaten so hart kämpfe. Und für mich ist einfach jetzt die Frage, da ja der Neue im Spiel ist, sage ich mal, und der Junge sich so an ihn gewohnt hat, so wie sie es mir gesagt hat, sie selber aber für den Neuen nichts empfindet, bräuchte mal einen Rat, wie ich weiterhin vorgehen kann, sie weiß nicht, wie sie sich trennen kann und ich kann mir das über Monate hin, kann ich mir das weiterhin selber nicht mehr antun. Hast du sie denn jetzt mittlerweile mal eingeladen zu dir? Ja, das habe ich, aber sie möchte jetzt im Moment nicht, weil der Neue im Spiel ist, sage ich mal, der neue Partner von ihr ist im Spiel und dann möchte sie das nicht und ja, wie gesagt, wäre es denn okay, wenn du sie mal besuchen würdest? Wir haben eigentlich vor, uns am 11.11. zu treffen. Ja, ist ja bald. Aber das steht noch in der Sterne, weil ich bin davon überzeugt, dass da noch was dazwischen kommen könnte. Wo wollt ihr euch treffen? Bei ihr. Bei ihr. Also in der Nähe von ihr, nicht bei ihr zu Hause oder so. In der Nähe von. Also, ich würde mal sagen, wenn ich jetzt eine Frau an der Stelle von der Frau wäre, wäre ich auch irritiert und gekränkt über dein Verhalten. Ja. Sie hat ja auch Schluss gemacht, ne? Ja. Ja. Weil ich schon eine Erklärung haben würde wollen. Und ich würde immer denken, irgendwas ist da im Busch oder auf jeden Fall hätte ich es als große Verletzung aufgefasst. Das heißt, wenn du jetzt noch eine Chance haben solltest, möchtest, musst du sehr behutsam herangehen und immer wieder dein Interesse und deine Liebe bekunden und sie nicht unter Druck setzen, sie immer wieder einladen, hoffen, dass ihr euch treffen könnt, um da wieder Land zu gewinnen. Das geht nur behutsam, glaube ich. Ja, wie hast du denn, lass mich noch fragen, wie hast du denn reagiert, als sie Schluss gemacht hat? Ja, es war so, sie hat Schluss gemacht und da habe ich gefragt, warum, weshalb, wieso. Und da dachte ich, ja, die Gefühle wären runtergeschraubt gewesen, also sie hat die Gefühle langsam runtergeschraubt. Und dann aber nach circa eine Woche später kam dann eine SMS, du hast recht, da ist ein neuer Mann im Spiel. Das war dann die SMS. Mhm. Dann waren wir eine Woche gar nicht im Kontakt und dann hat sie sich ja wieder gemeldet. Mhm. Aufgrund dessen, weil sie sich sehr unglücklich mit ihm fühlt. Er ist auch nur am Wochenende da. Er liegt eigentlich nur auf der Couch und pennt oder sitzt oben bei ihren Eltern und macht sich einen rein. Also das ist nicht okay. Das, was die Frau sich wünscht. So, jetzt ja. Wollen wir hoffen. Jetzt arbeite behutsam daran, dass ihr euch am 11.11. seht. Ja. Und bemühe dich wirklich intensiv, da Vertrauen wieder zu schaffen. Mhm. Und frage sie auch noch, vielleicht noch eingehender, was in ihr so vorgegangen ist, bevor sie Schluss gemacht hat. Mhm. Da muss ja irgendwas im Busch gewesen sein. Vielleicht hängt es hauptsächlich damit zusammen, dass sie nicht zu dir kommen durfte, aber vielleicht war auch noch etwas anderes. Du musst halt mit ganz offenen Karten spielen. Ja. Und ich würde an deiner Stelle mich auch nochmal, jetzt auch nach unserem Telefonat, nochmal ganz intensiv bemühen, eine Erklärung zu finden. Wenn du eine Erklärung hast und sie ihr erklären und sagen könntest, wäre ja. Das natürlich gut. Ja. Man kann eher verzeihen, wenn man etwas vielleicht ansatzweise versteht. Ja. Verstehst du? Ja. So, mehr kann ich nicht sagen, Harald. Alles klar. Also 11.11. wäre super. Ja. Wenn sie da noch kurzfristig absagt, dann schlag ein neues Treffen vor. Ja, mache ich auf jeden Fall. Und geh nochmal tief in dich. Das mache ich auf jeden Fall. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, vielen Dank. Gerne, tschüss. Jo, ciao. Mann, und schon ist eine halbe Stunde wieder rum. 1.31 Uhr und 55 Sekunden haben wir. Hier ist Radio S Live mit Domian und wir haben eine offene Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, meldet euch 0800 220 50 50 und morgen ist keine Sendung wegen des Feiertags. Übermorgen haben wir eine Themennacht und da ist das Thema Glücksmenschen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die ganz großes Glück in ihrem Leben hatten oder haben. Aus welchen Gründen auch immer. Ihr könnt euch gerne zu dieser Sendung schon anmelden. domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Lisa und Lisa ist 33. Hallo Lisa. Hallo. Hallo. Guten Abend. Um was geht's, Lisa? Um meine große Liebe. Oh. Ja. Er ist ein bisschen komplizierter. Ich hab den kennengelernt, da war ich 17. Und er ist 27 Jahre älter als ich gewesen. Ja. Ja, und wir hatten dann 9 Jahre eine Affäre. 9 Jahre? Mhm. 9 Jahre, bis ich 26 war. Dann haben wir uns getrennt im Guten. Und jetzt vor ein paar Wochen, beziehungsweise vor Monaten im April, haben wir uns zufällig wiedergesehen. Und es ist, als wenn der Blitz nochmal eingeschlagen hätte. Nur das Problem ist, ich bin mittlerweile auch verheiratet. Kurze Frage noch, wieso ist es damals auseinandergegangen? Weil ich wusste, dass er keine Kinder mehr wollte und ich wollte definitiv Kinder haben. Das stand für mich fest. Und ich wollte ihn auch nicht unter Druck setzen und dann habe ich das für mich so gelöst, aber ich konnte ihn nie vergessen. Also, boah, das war natürlich Wahnsinn. Du warst 17 und er 27 Jahre älter. Ja. Und gut, aber wenn man ihn kennt und erlebt, er verhält sich eben nicht so. Er ist ja jetzt 60 und es ist, ja. So, jetzt habt ihr euch wieder getroffen. Jetzt haben wir uns getroffen und es hat völlig wieder eingeschlagen, der Blitz, und ich weiß überhaupt nicht mehr weiter. Erzähl mal, was von deiner Situation, in der und wie du im Moment lebst. Ich bin verheiratet, habe 2 relativ kleine Kinder, 7 und 5, und bin eigentlich nicht wirklich glücklich in meiner Ehe. Nicht wirklich glücklich? Nein. Mhm. Weil mein jetziger Mann konnte nie mit meiner großen Liebe mithalten. Hallo? Hallo? Ja? Ja, du warst, da war gerade eine heftige Störung in der Leitung. Also, der konnte nie mit deiner großen Liebe mithalten, sagst du? Nein. Das ist natürlich schlimm. Der hat immer im Schatten gestanden von der großen Liebe. Immer, ja, total. Und wie ich im April meine große Liebe wieder getroffen habe, also, ja, seitdem bin ich noch viel unglücklicher quasi. Wie sieht denn der Kontakt jetzt zwischen euch beiden aus? Wir sehen uns zwischendurch mal und also ist aber dann eher zufällig. Wir versuchen das irgendwie so oder haben versucht, dass nicht, dass von vorne wieder anfängt. Ist er denn in der Beziehung? Er ist auch verheiratet. Er und war ja damals auch schon verheiratet. Ach so, das lief so nebenher, eure Geschichte, die ganzen Jahre? Die ganzen Jahre. Warst das war für mich war völlig in Ordnung. Wir haben uns jedes Wochenende gesehen, wir haben uns in der Woche gesehen, also es war für mich völlig in Ordnung. Ich konnte machen, was ich wollte, ich war frei quasi, aber ich hatte ihn doch noch, so. Und du hattest nie damals die Sehnsucht, dass er sich von seiner Familie, von seiner Frau trennt und ganz mit dir zusammen ist? Ich glaube, da war ich realistisch genug, um zu wissen, dass das nicht passieren wird. Also, ich glaube, das hätte für mich auch nur Schwierigkeiten gebracht, weil meine Eltern, mein Vater war, der ist jetzt leider verstorben, 6 Jahre jünger als er, dann wäre der nicht mit zurechtgekommen. Also, aber immerhin 9 Jahre so zu leben, das wäre so deine ganze junge Frauenzeit. Ja. Und da ist nichts anderes nebenher gelaufen bei dir? Nein. Also, ist er mit dieser Frau immer noch zusammen oder eine neue? Ja, nein, ist immer noch immer noch mit der. Ja. Und hat es bei ihm jetzt auch so eingeschlagen wieder wie bei dir? Ja, total. Es war gestern noch, wir haben uns gestern Morgen zufällig in der Tankstelle getroffen und also wir reden beide, als wenn wir ja verliebte Teenager wären, also irgendwie irgendwelchen Blödsinn, weil keiner irgendwie richtig was rauskriegt. Und gestern Nachmittag war ich irgendwie noch mit dem Rad, ich bin ziemlich sportlich unterwegs und dann fahre ich immer so 12 Kilometer und ja, wie der Zufall das so will, überholt er mich. Und dann sah ich, wie er dann ein paar hundert Meter weiter sich im Waldstück reinstellte und mich beobachtete, wie ich dann weiterfuhr. Da habe ich dann auch so gedacht, so, geht's denn noch? Und, aber du bist nicht angehalten. Nee, ich bin dann bewusst weitergefahren und habe dann was so getan. Ich wollte ihn jetzt auch nicht so in Verlegenheit bringen. Diese Trennung damals klingt ja wie so eine Vernunftsentscheidung. Ja, war es auch. Und das war die Liebe hatte sich nicht ausgelebt damals. Nein. Es ist jedes Mal, wenn ich ihn gesehen hatte, ich war Schmetterlinge, Kribbeln, Nervosität. Aber du hast ihn ja dann doch lange nicht gesehen. Richtig. Wie kam das? Wir haben versucht, uns dann aus dem Weg zu gehen, weil ich es einfach wollte, weil ich wusste, wenn ich ihn wiedersehe, geht meine Ehe in die Brüche. Und ja. Wohnt ihr denn in einer Gegend, einer Stadt? Ja, er wohnte 12 Kilometer von mir weg. Na gut, das ist nicht so weit. Nee, nicht da so kann was. Man sich aus dem Weg gehen, man kann sich aber auch begegnen. Richtig. So, und nun? Was jetzt? Ja, und jetzt, ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wie es weitergehen soll. Ach du lieber Gott. Ich meine, das ist ja natürlich immer schlimm, wenn man eine große Liebe, die man hat, wenn man die nicht auslebt. Ja. Das ist ganz schlimm. Wenn man die, vor allem wenn es beide nicht machen, das ist natürlich noch dramatischer. Die kriegt man ja kaum aus dem Kopf raus. Nee, gar nicht. Also ich kann nachts nicht schlafen, ich kann nicht essen, ich bin eigentlich den ganzen Tag nur die Gedanken bei ihm. Also es ist, Seitdem ihr euch jetzt wieder getroffen habt oder gesehen habt, aber ihr hattet nichts miteinander seitdem? Nein, wir hatten nichts miteinander, nein. Auch nicht ein bisschen? Nein, auch nicht ein bisschen. Also im Moment, bislang ganz bewusst nicht, aber ja. Aber ihr habt so Telefonnummern und so, ihr könntet euch kontaktieren? Ja, natürlich. Mhm. Wir schreiben uns auch wohl mal eine E-Mail. Aber dabei belassen wir es im Moment auch. Jetzt bist du verheiratet und hast 2 Kinder. Richtig. Und bist unglücklich in der Ehe. Total unglücklich. Aber ich möchte den Kindern auch nicht den Vater wegnehmen. Weil die hängen an ihrem Papa. Das ist alles so. So der Kopf sagt, das geht nicht, aber... Ich finde es ja schon bedenklich, wenn, egal jetzt, ob diese alte Liebe aufgetaucht ist oder nicht, ich finde es ja schon bedenklich, wenn du sagst, ich bin total unglücklich in meiner Ehe. Das ist ja schon krass. Ja, Das heißt ja für mich letztendlich, ganz, ganz ehrlich jetzt, Lisa, dass, abgesehen jetzt von der alten Liebe, dann hat diese Ehe auch keine Zukunft. Nee. Du kannst nicht mit diesem Mann zusammenleben die nächsten 20, 30 Jahre, nur wegen der Kinder, wenn du dich da überhaupt nicht wohl drin fühlst in der Beziehung. Also zwischen meinem Mann und mir läuft auch schon seit 3-4 Jahren nichts mehr. Und wir sind wegen der Kinder zusammen. Wie läuft denn so euer Alltag? Naja, erst arbeiten, wenn er wiederkommt. Dann versuchen wir nachmittags was mit den Kindern anzumachen. Er kommt meistens um 3:30 von der Arbeit, dann sind die Kinder dran. Und sobald ich die abends im Bett habe, bin ich dann fahre ich dann weg. Ich bin meistens abends beim Sport und naja, wenn ich wiederkomme, sitzt er sowieso nur vorm Computer und macht irgendwelche Spielchen da. Streitet ihr? Ja, im Moment ist ganz schlimm. Ja, weil du natürlich andere Sachen im Kopf hast und du aggressiv ihm gegenüber vielleicht auch bist. Ja, er kann nicht mal was dafür, aber es sind so Dinge, die nerven mich dann einfach total an ihm und ja, und dann geht natürlich der Streit ist vorprogrammiert. Ich denke jetzt mal in folgender Reihenfolge. Im Prinzip müsstest du diese Ehe klären. Klären heißt in dem Fall, so wie du das jetzt gestellt hast, raus aus der Ehe. Ja. Und dann kannst du machen, was du willst. Und dann würde ich dir aber diesmal ganz dringend empfehlen, nicht das fünfte Rad am Wagen zu sein, dann musst du ihn ganz und gar kriegen, deine große Liebe. Nicht wieder nebenher, während er noch seine Frau da hat. Ja. Ja. Es ist so das Problem, ich denke dann einfach nur an meine beiden Kids und... Ja, das ist natürlich das ganz große Drama, dass jetzt, wenn die Kinder nicht wären, wäre das ja einfach alles. Genau, richtig. Wenn die Kinder nicht wären, wären wir auch nicht mehr zusammen. Aber du gibst mir recht, das ist ja auch keine Grundlage für eine Familie, wenn die Eltern sich überhaupt nicht mehr mögen. Das ist ja keine glückliche Familie. Ihr spiegelt den Kindern nichts Glückliches vor. Ja, genau. Dann ist es vielleicht irgendwann besser auch für die Kinder, wenn die Mutter glücklich ist, mit wem auch immer, und der Vater vielleicht auch mit wem auch immer. Ja. Da bist du aber in einer schwierigen Situation, Mann und Mann. Ja, das ist schwierig. Also, die man nicht mal so ad hoc lösen kann, oder? Das geht nicht. Kopf und Bauch sind unterschiedlicher Meinung. Redest du denn mit deinem Mann über die Unzufriedenheit in deiner Ehe, die ja schon länger anhält, auch bevor dieser Mann auftauchte? Genau, also ich habe es versucht, er sagt dann auch, ne, er ist glücklich und... er ist glücklich. Aber es geht halt nichts. Ja, er ist gut zufrieden, ja. Ohne Sex? Ja. In eurem Alter? Es kommt ja von seiner Seite, es kommt ja... ne, er stößt mich ja quasi weg, er will ja nicht. Würdest du denn wollen? Nee, jetzt auch nicht mehr. Nee. Aber am Anfang war es natürlich schon noch. Hat er was anderes vielleicht im Lauf? Nein. Bist du ganz sicher? Ja, bin ich mir 100% sicher. Legst du die Hand ins Feuer für? Ja, kann ich die Hand ins Feuer legen. Also das ist amtlich. Mhm. Ich glaube, der ist ja auch viel zu faul für. Das ist gerade echt immer Fakt, ja. Lisa, also als neutraler Mensch von außen ist die Sache ganz einfach zu regeln. Ist es nur für dich als Betroffene extrem schwierig, das dann auch alles hinzubekommen? Total. Du musst raus aus der Ehe. Also das sage ich nicht so, ich sage das nicht leichtfertig. Ich sage ja oft immer, versuchte Eheberatung und so, aber wie du das jetzt schilderst, bringt, was willst du bei einer Eheberatung? Da kommt dann höchstens raus, was vielleicht nicht schlecht wäre, trennen sie sich. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, auch ihm das näher zu bringen. Ja, also er sieht das völlig anders. Also weil für ihn ist alles in Ordnung und gut, er weiß natürlich auch nicht, wie es in mir drinnen aussieht und dass ich gerade total verliebt bin. Alle anderen so im Freundeskreis merken es sofort an. Die sagen, was ist mit dir los? Deine Augen glänzen und... Lisa strahlt. Ja, richtig. Ich kann das auch gar nicht, kann das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht kriegen und... Also es muss was passieren. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Nur ich weiß nicht, wie es anstellen soll. Ja, das kann ich dir jetzt im Detail auch nicht sagen. Das musst du dann durchziehen. Ich meine, mit der Eheberatung wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, aber mit dem Ziel, dann da rauszukommen. Richtig. Willst du noch eine Adresse von uns haben? Können wir dir gerne anbieten. Und ich ziehe mir aus dem Netz. Ja, genau, kannst du ja auch selbst machen, genau. Okay. Lisa, wenn du mit deiner großen, großen Liebe zusammen bist, dann rufst du mich bitte nochmal an. Ja. Und dann erzählst du mir, wie alles gekommen ist und wie ihr alles geregelt habt. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Also so wie du es jetzt alles geschildert hast, wünsche ich es dir sehr, dass ihr zusammenkommt, richtig zusammenkommt. Danke. Und dann muss der aber auch den Arsch in der Hose haben, dass er auch von seiner Frau weggeht. Ich glaube, das wird er mittlerweile auch machen. Ja. Also, ja. Ja, ist einfach so. So, dann wünsche ich viel Glück und alles Gute, Lisa. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Und hier ist die Bianca. Bianca ist 24. Hallo Bianca. Hallo Domian. Bianca, um was geht's bei dir? Und zwar, ich bin jetzt seit 5 Jahren mit meinem Freund zusammen. Ja. Wohnen seit 3 Jahren zusammen. Ja. Und haben eine 2-jährige Tochter. Ah. So, und seit der Geburt von unserer Tochter, beziehungsweise das fing eigentlich schon ab dem Tag an, wo er erfahren hat, dass ich schwanger bin, war eigentlich abrupt alles zu Ende. Sex. Ja, nee, alles. Alles? Stimmungsschwankungen, würde ich mal so sagen, wenn man es so nennen kann, Depressionen. Bei ihm oder bei dir? Bei dir? Nee, bei ihm. Bei ihm? Bei ihm, ja. Wollte er das Kind nicht? Also nicht wirklich, ne. Also ich wollte. Also habt ihr es dann auch drauf angelegt? Ja, er hat es nicht verhindert. Er hat es nicht verhindert. Also er hätte ja auch sagen können, nee, komm, wir passen mal auf. Ne, also... Ne. Und er hat sich als die Kleine dann auf ein Mädchen, ne, sagst du? Ja. Ja, ja. Nicht gefreut, als das Kind da war? Nee, überhaupt nicht. Und die ist jetzt 2, da sind die ja sehr putzig, die Kinder in dem Alter. Kümmert er sich gar nicht um das Kind? Nee, interessiert ihn alles nicht. Wenn er von der Arbeit kommt, sagt, oh, Papa, und guck mal, das und das, und hab ich heute gemacht, und hier war ich, und geh mal aus dem Weg. Oh. Kommt nur. Das sagt er zu dem kleinen Kind, gehen wir auf den Weg? Ja. Mhm. Der schmust und spielt nie mit dem Kind? Nee. Bitte? Das macht er nie? Nee. Mhm. Ja, jetzt merke ich auch, wie dir das zu Herzen geht. Entschuldigung. Ja, nee, das verstehe ich schon. Ich bin ja eigentlich auch ganz fassungslos, wie das sein kann. Ja, wenn wir dann bei meiner Familie sind oder bei ihm irgendwo oder so, dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ach, dann spielt er den liebevollen Vater? Ja, genau. Mhm. Und nur wenn ihr alleine in der Familie seid, ihr drei, dann ist er abweisend? Ja, genau. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass du ihn schon ein paar Mal darauf angesprochen hast. Ja, aber kommt dann nur, bilde ich mir nur ein und... sie ist unerzogen. Ich sag, das ist ein kleines Kind. Ich sag, dass die Quatsch machen, nerven manchmal, ist doch ganz normal. Ja, klar. Nee, wäre nicht normal und sie wird einfach nur nerven und ja. 5 Jahre zusammen. Mhm. Und die ersten 3 Jahre, bevor das Kind kam, war das eine gute Beziehung? Ja, würde ich sagen doch, ja. Oder sogar eine sehr gute? Nö, ja, gut. Gut. Zufriedenstellend, wenn es mal so. Also, von deiner Seite auch nicht so die ganz große Liebe? Nö, also das jetzt nicht unbedingt. Also, wieso hast du dich denn dann, wenn das nicht die ganz große Liebe war, auf die Schwangerschaft eingelassen? Ja, das wüsste ich auch mal gerne, weil ich gedacht habe. Vielleicht kittet das oder macht das Ganze das dann noch näher zwischen uns beiden. Ja, genau. Mhm. Das ist fatal, das denken so viele Leute, aber ein Kind kann nicht kitten, das geht nicht. Vielleicht war die Beziehung vorher schon gar nicht mehr so dolle. Kann das sein? Ja, das könnte sein. Ich habe gedacht, entwickelt sich dann alles und... Wie war denn seine erste Reaktion, als du gesagt hast, Mensch, ich bin schwanger? Nasenbluten und er ist erstmal gegangen für eine Stunde. Nasenbluten? Ja. Warum, weshalb, wieso, weiß ich auch nicht. Wie, der stand vor dir und hat plötzlich Nasenbluten bekommen? Ja, genau. Ohne, dass er irgendwie hingefallen ist oder irgendwas? Nee, einfach von jetzt auf gleich. Sag ich, was mit dir? Und dann hat er nur gesagt, lass mich in Ruhe und dann war er weg. Boah, das ist aber schlimm. Das ist aber schlimm, Bianca. Ja, ich auch. Boah, das ist ja schon, wenn man das so hört, tut mir das ja schon für dich und auch für die Kleine leid. Und manchmal auch so die Stimmungsschwankungen irgendwie. Heute ist dann Hü und alles Friede, Freude, Eierkuchen und morgen sind wir alle doof und nerven und... Wie geht der denn so mit dir um? Streichelt er dich manchmal noch? Kuschelt er mit dir? Mm-mm. Gar nichts? Nö, geh weg, lass mich in Ruhe. Und auch gar kein Sex? Ja, ab und zu ist aber eher von ihm aus. Und du lässt es über dich ergehen? Ja, so kann man es nennen, ja. So richtig Lust hast du nicht drauf? Oh, nee. Das kann ich auch immer merke, wie der mit der Kleinen umgeht und vergeht mir einfach komplett die Lust. Aber er ist nicht, er schlägt die Kleine nicht. Nee. Wirklich nicht? Nee. Also bis jetzt noch nicht. Das wäre für mich, dann wäre für mich Ende und aus. Mm-mm. Könnte ja auch noch passieren, wenn sie älter wird, wenn der so abweisend ist, dem Kind gegenüber, wenn die mal irgendwas was Dummes macht. Ja gut, dafür hätte ich auch noch Angst, aber dann wäre für mich direkt Feierabend. Und die Hand dir gegenüber erhebt er auch nicht? Ja, das war vor Jahren mal, dann da habe ich ihn angeblich mit irgendwas genervt und da ist er mir dann an den Hals gegangen, hat mich gewürgt, das waren aber auch, wenn es hochkommt, 5 Sekunden. Da habe ich aber auch direkt Polizei angerufen, weil die Kleine ja auch daneben stand. Da war die schon da. Ja, das war 9 Monate oder so. Und da habe ich Polizei angerufen, ja, und dann war dann 10 Tage Hausverbot. Ach du je, so weit war es schon. Ja, so weit war es schon, ja. Hat er sich entschuldigt? Ja, er war auch dann wieder ganz anders. Ging dann so 2-3 Monate wieder gut, weil ich ihn dann auch wieder reingelassen habe. Aber so, jetzt entschuldige die, oder jetzt gestatte, sage ich so, die ganz provokative Frage. Warum bist du nicht längst schon weg mit deiner Kleinen? Ja, das ist die gute Frage. Ja, das ist die Frage. Was willst du denn da noch? Der ist zu deinem Kind schlecht, der ist zu dir schlecht. Der kriegt Nasenbluten, wenn er erfährt, dass seine Freundin ein Kind kriegt. Was willst du denn da noch? Und er hat dich tätlich angegriffen, so dass die Polizei sogar da war. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Hoffnung, dass irgendwie, ich weiß nicht, geh mal zum Psychologen. Ich sag, du hast bestimmt irgendwie Depressionen oder sowas. Ich weiß es ja nicht, man kann ja mal irgendwie. Ja, aber wahrscheinlich reagiert der Barsch darauf, wenn du das sagst. Ja. Oder? Ich hab's nicht mehr alle, ich bild mir das ein. Ja. Nee, weißt du, wenn das 2 Jahre so geht, ich finde 2 Jahre ist eine super lange Zeit. Man kann, so ein paar Monaten kann man vielleicht einen Partner so hinnehmen, kann man es hinnehmen, wenn der schlecht drauf ist und wenn es irgendwie nicht so läuft, oder vielleicht ein halbes Jahr, aber nicht 2 Jahre. Und mit all den Geschichten, die du mir jetzt erzählt hast, würdest du ihn denn vermissen? Ich weiß es nicht. Also war schon mal Streitigkeiten, sodass er dann auch gegangen ist. Aber ich war dann meistens immer diejenige, die angerufen hat und hab gesagt, komm nach Hause. Ja, das glaube ich. Ich glaube, du bist die Nachgiebigere. Und du bist zu nachgiebig. Das ist falsch. Ja, glaube ich auch. Das ist falsch. Hast du Angst vor dem Alleinesein? Ja, auch ein bisschen, ja. So über Tag sind das egal, aber abends nicht mehr so unbedingt. Mhm. Ihr seid nicht verheiratet, ne? Nee. Was meinst du denn, wie der darauf, das wäre noch schöner, wenn die heiraten würden. Wie der darauf reagieren würde, wenn du sagst, pass mal auf, mein Freund, es geht so nicht mehr, ich will mich trennen. Ja, das weiß ich nicht. Also ich habe es schon mal so formuliert und sagte, ja, mir egal, mach was du willst, ich bleib aber hier wohnen. Ach so. Ja. Okay, dann würde ich deshalb auch nicht streiten, dann zieh du woanders hin. Offensichtlich interessiert den ja nur die Wohnung und nicht das Leben mit dir. Ja, kann auch gut sein. Mach, was du willst, aber ich bleib hier, hat er gesagt. Ist diese Wohnung, läuft die über euch beide? Oder? Ja, leider. Ja. Nee, Bianca, das ist zwar ein ganz anderer Fall wie bei Lisa vorhin, aber für mich auch so klar, dass ich da zu dir nur sagen kann, als neutrale Person, geh da raus. Ja, aber dann lässt du mit Problemen alleine sein. Ja, dann musst du dir psychologische Hilfe holen, wenn du das nicht kannst. Dann musst du es lernen. Das musst du wirklich lernen. Mit 24 kann man dann auch gut lernen. Wenn du erstmal 44 bist und es bis dahin nicht gelernt hast, dann ist es noch schwerer. Mhm. Also du bist ja nicht allein, du hast ja dein Kind, Mann. Ja, kann aber auch nicht auf mich aufpassen. Nee, klar. Aber nur deshalb, nur um nicht allein zu sein, darf man nicht mit einem Menschen zusammen sein. Niemals. Du darfst dir das nicht antun und du darfst es auf Dauer auch nicht deiner Kleinen antun. Ja, das ist nämlich die springende Frage. Was tust du dem Kind an, dass du dieses Kind diesem Mann aussetzt? Das kriegt das ja schon alles mit, diese Ablehnung, diese barsche Verhalten. Wie schlimm für so eine kleine Kinderseele. Ja, klar. Ne? Und das ist ja auch das, was ist später, ne? Ja, genau. Wenn sie das jetzt alles mitkriegt. Ja, genau. Ja. Pass auf, Bianca. Also meine Meinung ist klar, ich finde, du musst da raus. Ich möchte trotzdem, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst, was so deine Ängste anbelangt, was du dann im gegebenen Fall dann machen kannst für dich. Ja, gerne. Dann legst du auf und du hast von Inga, das ist mein Psychologe heute Nacht, angerufen. Ja, alles klar. Viel Glück und alles Liebe und alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Bianca. Tschüss. Ciao. So, jetzt bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Hier ist Markus vom Anfang. Hallo Markus. Ja, hallo Jürgen. Ich fasse nochmal ganz schnell zusammen. Du, für die, die vorhin nicht dabei waren, du warst der erste Anrufer heute. Du bist wegen einer Geschichte verurteilt worden zu dem Zahlen von Raten pro Monat von 20 Euro, ne? Ja, das ist richtig. Um mehrere tausend Euro abzubezahlen. Ja, das ist korrekt. Das hast du jetzt seit Mai nicht getan und seit einiger Zeit liegt bei dir ein Brief im Briefkasten vom Gericht und du hast Angst, den aufzumachen. Jetzt haben wir beide vorhin einen Deal gemacht. Während der Sendung noch gehst du runter zum Briefkasten, holst den Brief, holst ihn hoch und guckst rein. Hast du es gemacht? Ja, ich habe es dir zugesagt. Ich habe das auch gemacht. Was steht in dem Brief drin? Das war jetzt Schreiben gewesen von meinem alten Anwalt, den ich damals dazugezogen hatte, weil ich mit der Situation da nicht klar gekommen bin. Und das war jetzt eine Restschuld, die er wiederum einfordert. Aber ja, bei mir ist halt, wie gesagt, dass ich mache ja diese Briefe eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Ich kann das irgendwie nicht. Aber der Brief, da muss ich dir recht geben, der war jetzt weniger dramatisch, als ich dachte. Aber wie viel Geld will der denn noch haben? Das sind jetzt noch 53 Euro. Na ja, gut. Ich dachte damals, das wäre beglichen gewesen und hat mich nicht mehr wohl gekümmert gehabt. Was mich wundert, ist, dass das Gericht sich noch nicht gemeldet hat, dass du das noch nicht gezahlt hast im Laufe der Monate. Ja, also aktuell habe ich da jetzt auch noch nichts. So, ja, eigentlich ist die Situation noch gut im Moment, jetzt heute Abend, entspannt. Der Brief ist nicht schlimm, vor dem du Angst hattest. Ja, Jürgen, das ist alles richtig. Aber ich weiß nicht, woher diese Angst, wie ich dagegen angehen kann, überhaupt mit diesen Dingen umzugehen. Weil ich verstehe. Also, mir wochenlange Briefkasten drin, ja, ich brauche mich nicht dahin. Ich glaube wirklich, dass das ein tiefgreifendes seelisches, psychologisches Problem ist, psychisches Problem ist. Wo du jetzt auch dringend dir Hilfe suchen musst. Das war jetzt gerade mal so eine Übung mit dem Brief holen. Ja. Aber das langfristig brauchst du professionelle Hilfe. Werden wir dich gleich gerne beraten. Ja, das musst du unbedingt machen, weil du hast ja jetzt noch die Chance, aus diesem ganzen Schlamassel rauszukommen, ohne weitere große Probleme. Nicht, dass es nochmal sich verkompliziert für dich. Ja. Könntest du denn ab morgen zumindest einleiten, dass du die fälligen Raten zahlst? Ja, also das jetzt, was jetzt gekommen ist, da kümmere ich mich auch gleich morgen drum. Ja, ich meine diese Gerichtsraten. Ja, da kümmere ich mich auch drum. Das sage ich dir auch zu. Ja, das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt, wenn du die beiden Sachen jetzt in die Hände nehmen würdest. Das Geld hast du. Naja, das schottere ich eh nebenbei ab. Ich habe jetzt zwar zurzeit noch keinen weiteren Job hier. Ich meine, ich schreibe ja genug Bewerbungen, das ist es jetzt nicht. Aber irgendwie ist diese grundlegende Angst, überhaupt solchen Briefen auseinanderzusetzen. Da ich kriege jedes Mal Schweißausbrüche bei und das ist nicht mal übertrieben. Das haben viele Leute sowas. Gerade die in problematischen Situationen sind, dass die Briefe irgendwie einfach liegen lassen. Und obwohl die Vernunft sagen müsste, dadurch wird es noch viel schlimmer. Aber man lässt es dann liegen. Ja, das sagt die bei mir auch, aber ich habe das Talent dazu, leider das Ganze irgendwie auch zu verdrängen. Ja, ja, ja. Aber schon mal, ein großer Erfolg, dass du angerufen hast, großer Erfolg, dass du runtergegangen bist und großer Erfolg, dass du gleich noch Infos von uns bekommst, was du machen kannst. Also es geht doch ein bisschen bergauf jetzt. Ja, wie ich habe jetzt auch euch angeschrieben gehabt und dich angeschrieben gehabt, weil ich stelle für mich fest, ich bin da irgendwo und nicht. Ich drehe mich in der Spirale und ich komme da alleine, schaffe ich das da nicht mehr raus. Das geht nicht. Also wir rufen dich auf jeden Fall jetzt gleich nochmal an, meinen Psychologe und alles Weitere im Hintergrund. Meine Frage noch, letzte Frage an dich. Willst du weiter in die Theologie rein? Nein, also das schaffe ich nicht mehr. Ich werde es irgendeines Tages fertig machen. Dass ich das nebenbei noch fertig bekomme. Aber aktuell muss ich gucken, dass ich einen Job habe, um zumindest meine Schulden zu verstehe. Bezahlen. Verstehe, finde ich auch eine richtige Einstellung. So Markus, jetzt legst du bitte auf und wirst von meinem Psychologen, dem Inga, zurückgerufen. Ja, gerne. Gut, dass heute alles so gelaufen ist und ich wünsche dir viel Glück und bin guter Dinge, dass du schaffen wirst. Ja, Jürgen, ich danke dir recht herzlich. Sehr gerne, Markus. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik Patricia Unger. Morgen ist keine Sendung wegen des Feiertages in NRW. Übermorgen haben wir eine Sendung wieder und das Thema heißt Glücksmenschen. Ich möchte nur mit Leuten reden, die ganz großes Glück in ihrem Leben haben oder hatten. Ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und sag Tschüss, bis übermorgen.